Поку картошкой закусим, так люди ночь нутрусим. Может и нам не подняться наверх, да и хрустим, да и хрустим. Поку картошкой закусим, так люди ночь нутрусим. Может и нам не подняться наверх, да и хрустим, да и хрустим. Bring the ass, the gun in the gang, do the gibang, the M-gang, Erfolg, zieht mich in die Bahn. Wie die süße Blondine, um mich anzufassen. Doch weder für sie noch für Bullen bin zu fassen. Ich bin wie ein Fass, der schnell explodiert. Du bist ein Spaß, nur auf schuldig plädiert. Ein Staatsanwalt, das ist Staatsgewalt. Doch trotzdem steigt die Gewalt in der Stadt. Warum soll ich mein eigenes Ich verstecken? Bin Russe, doch nicht mal zur Hälfte im Paar steht bei mir. Bin Deutsch, bei dir auch, doch warum nennst du mich Russki? Doch es ist nur, weil ich Russisch kann. Frag mich nach meiner Herkunft, ich sag dir Kasachstan. Frag mich nach Vorfall, ich sag dir Deutsch. Doch warum kapiert, dass keiner von euch dieses Thema ist ausgelutscht? Das System, man ist ausgerutscht. Ich bin der Russe, obwohl ich mit Russland gar nichts zu tun hab. Sei nicht so dumm, Brat, deine Kultur nach Magu. Sich unterhalten, aber eins ist von uns. Zu den bösen Russen habt ihr selber gemacht. Aber eins sag ich euch noch, ich bin stolz auf das, was ich bin. Halb Russe, halb Deutsch. Vodku, Kartuschka, Zakusi. Так für die Deutschen und Russen. Может и нам не подняться наверх, да и хрустим. Да и хрустим. Водку картошкой закусим. Так люди точно друзим. Может и нам не подняться наверх, да и хрустим. Da ich hust. Ich rap über Bier oder Wodka-Kartoffeln. Dennoch bei mir wird der Wodka gesoffen. Ich bleib offen für jede Kultur. Doch die meisten sind Opfer und reden ja nur. Ich geh gegen den Uhrzeigersinn, also stell dich hin. Denn ich kille die Feinde, die fällig sind. Und auch wenn ich nen Mercedes kauf, ist das, weil man von mir Mercedes kauft. Wer zählt es auf, was ich erreicht hab? Der mit dem besten Flow, was mich bald reich macht. Wie ein Scheich hab ich Geld zuhauf. Deutsches Inferno, Kartoffel auf Lauf. Ich hoffe nicht auch, ihr macht mich jetzt nach. Du sagst, du magst mich, was du nicht sagst. Und wenn du dich fragst, wo ist die Kohle hin? Kommt jetzt der Witz, weil ich halb Pole bin. Vodku, Kartuschka, Zakusi. Так für die Deutschen und Russen. Может и нам не подняться наверх, да и хрустим, да и хрустим. Водку картошкой закусим. Так люди точно друзим. Может и нам не подняться наверх, да и хрустим, да и хрустим. Русский рэп на немецких устах. Думать, кто он, замяра усталых листай. Выбивай правду, сменяя, не зная и мнение я не менял. Мои пацаны хотят купюры по 100. Твои пацаны ходят, ублюдки под стол. Постой, я не нацист, и мой став. Тебя поливаю грязью, немец, русак, это сон. Погоняла, босс, я тебя наебашу. Пару панчей в нос, это бокс. Левая леща, потом справа леща. И ты так запищишь, как еще не пищал. Ок, взрыва боятся, как старый реактор. Все тут, как и раньше, мы ставим вас раком. Ты не любил рэп, но ты после альбома рад был, кричал, как отец возле роддома. Водку картошкой закусим. Так люди точно трусим. Может и нам не подняться наверх, да и хрустим, да и хрустим. Водку картошкой закусим. Так люди точно трусим. Может и нам не подняться наверх, да и хрустим, да и хрустим.